Deutschlandfunk. Nachtradio. Das Thema vom Soundcheck nach wie vor verkannt, imitiert, aber nie erreicht. Die englische Band Wire, am Mikrofon nach wie vor Thomas Elben. Wieder ein Song vom Wire, Meilenstein 154. Wichtig zu erwähnen ist, dass Wire während ihrer frühen Karriere Glück mit ihrem Label hatten. Sie waren bei Harvest unter Vertrag, einem Sublabel des großen EMI-Konzerns, das sich auf die innovativeren musikalischen Strömungen aus England dieser Zeit und natürlich auch schon lange vorher spezialisiert hatte. Dazu gehörten damals frühe Pink Floyd, Syd Barrett, Roy Harper, Bebop Deluxe und viele, viele andere. Wire bekam völlige Entfaltungsfreiheit und nutzten diese auch. Zeitsprung jetzt von 1978 zu 2003 vom letzten offiziellen Wire-Album Send, das auf ihrem eigenen Pink Flag Label erschien, der Song Comet. And the cause goes ba ba ba ba ba ba. And the chorus goes, and the chorus goes, ba ba ba ba ba bang. And the chorus goes, and the chorus goes, and the chorus goes, and the chorus goes. Colin Newman, Solo von seinem ersten Soloalbum A to Z, oder A to Z, das 1980 erschien. Typischerweise heißt der gerade gehörte Song Don't Bring Reminders. Newman versuchte sich damals von seiner Wire, vor allen Dingen Punk-Vergangenheit, zu lösen. Über einen habe ich noch gar keine Worte verloren. Bruce Gilbert, Gitarrist von Wire, der sich auf Solo-Wegen gerne mit experimenteller Musik befasste. Das machte er in den ersten Jahren nach Wire mit dem Projekt Dome. Zusammen mit Graham Lewis verließ er das Terrain von tonaler Musik und ging auf Entdeckungsreise in atonale Gefilde. Dann Anfang der 90er Jahre erschien seine Musik, die er für das englische Royal Ballad entwarf. Oder soll ich sagen Soundkreationen, die ohne Bild schwer verdaulich sind. Aber auch das, die Welt der Performance und der Kunst gehört unzertrennlich zur Band Wire. Hören wir Bruce Gilbert von seiner Solo-CD Inciding mit dem Stück Bloodlines. Thank you. cut the stone out. My name is Rupert Dass. I thought you were in Jennifer Charan. Fish bones and a red man's honey. How does it feel? Is it hard to come see you? When you reach the living end, how does it feel? Someone's under the wheel. You reach the living end. Der schönsten Songs von Wire, Madman's Honey, entstanden in Berlin im bekannten Hansa-Tonstudio, in dem schon Bowie und Eno produzierten. Der englische Produzent Gareth Jones hatte sich in Berlin niedergelassen und Labelchef Daniel Miller schickte die Gruppe in die Hauptstadt, um ihre neuen Pop-Fantasien auszuleben. Bezeichnend für Wire ist übrigens auch, dass sie Mitte der 80er, als sie mit ihren neuen Songs auf Tour gingen, keine alten Songs aus ihrer Punk- und Post-Punk-Phase spielen wollten. Kurzerhand wurde eine Wire-Coverband als Vorprogramm verpflichtet, die Ex-Lion Tamers, bekannt oder benannt nach einem Song vom Album Pink Flag. There's great danger, danger for the loneliest stranger in town. No silver bullets, bullets, done to split the scene. Next week we'll solve your problems. But now, three fingers holding the Lord. The milk bottles stand empty. There's great danger, danger. A hammer's kick will save the law. No cloak of justice, justice. Our bands quick the same. Yes, it will slow down some limbs. But now, these fingers are in a line. The immortals stand in town. Take the Take the tea, Ich habe es schon mal erwähnt, das dritte Album der Band 154 war so etwas wie ein kleiner Meilenstein. Das Album verströmt die Düsterheit und den Pessimismus, den Jahre später Gruppen wie Joy Division und viele andere so stilprägend machten. Ein Aspekt, der heute von vielen aktuellen Bands wieder gerne aufgegriffen wird. Wire waren mit die ersten und als die große Welle ausbrach, waren sie schon längst woanders. Hören wir I Should Have Known Better. In an act of contrition, I lay down by your side. It's not your place to comment on my state of distress, for this is for real. I've tears in my eyes. Am I laughing or crying? I suggest I'm not lying. I haven't yet to calibrate my displeasure yet so to ignore my warning could be your folly. The judgment is harsh. I offer no plea, valuing the vengeance which you treasure. I've redefined the meaning of vendetta. The procession's disordered. You protect your possessions in the light of your actions. I question your love. May I make an observation? Your bite is worse than my aggression. I should have known better. I should have known better than to become a target. Only one eye. Zweimal Graham Lewis, der Romantiker von Wire, einmal als Komponist des Songs I Should Have Known Better und dann als Solokünstler von He Said, die wir gerade mit Only One Eye hörten. Wire haben in diesem Jahrtausend auch wieder Konzerte gespielt, unter anderem in der Royal Albert Hall in London. Ihre Live-Auftritte sind nach wie vor rar gesät, aber zum Repertoire zählen definitiv auch Songs, die aus ihrer Popphase heraus entstanden sind. Beispiel Silk Skin Pawns. Of an accident, contact the following a certain air, an invading sound, in bleeding seals the flame. I shift the blame to the world in the bar's room. I shift the blame. Anyone standing before me. Das letzte Wire-Album Send ist so etwas wie eine Rückbesinnung auf die Wurzeln der Band. Das Album kommt daher wie eine Vernissage mit moderner, provokativer Kunst, was hier wie ein Produktionsfehler klingt, ist gleichzeitig Stilmittel. Die Gruppe macht es dem Hörer alles andere als einfach und dünnt somit mal wieder die Fans in den eigenen Reihen aus. Das Album von greiften Charakteren, die sich mit ihren vielfältigen Soloprojekten, insbesondere Colin Newman, eh schon ausgedrückt haben, aber immer noch irgendwie rebellisch sind. Wire mit Mr. Mark's Table. We'll be right back. not speak to the beer. Please, oh, please don't put it there. Es ist ja nicht so, dass Wire in den 90ern nur Pop gemacht haben. Ein Song vom Album The First Letter beweist das Gegenteil. Big Glue Kennel. Zeitsprung zurück ins Jahr 1979. Die meisten Punkplatten erschienen auf kleinen Independent-Labels. Von den wenigen, die es auf ein großes Label geschafft haben, sind Wire bis heute die innovativste Band. Vergleicht man ihr drittes Album 154 mit dem vieler Punk-Kollegen, so scheint es, dass Wire damals von einem anderen Planeten kam. Hören wir von 1979 Map Ref 41. The areas where the water flows, so petrified the lands they grow. Pink Flag vom ersten Wire-Album, das wie damals bei Punkplatten üblich 21 Stücke hatte. Ich hoffe, Ihnen hat die Exkursion in die musikalischen Welten der Band Wire gefallen. Ich finde, man sollte bei den vielen aktuellen Bands, die heute gerne von der Kritik gefeiert werden, immer wieder bedenken, dass sie sich ihre Inspiration aus alten Platten aus den frühen 80ern holen. Wire gehören da einfach dazu und wahrscheinlich auch zu den Urvätern und haben sich auch nie besonders darum geschert oder auch daraus Kapital geschlagen. Hören wir bis zu den Nachrichten noch So and Slow It Grows, diesmal im Pascal Gabriel Mix. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt schon mal Thomas Elbern. So, so slow and so it grows slow.